الحرب وضد الجيش. No war, no army. No a la guerra, no al esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme, hayır. Ni a vojna, ni a vojsko. Ni vojna, ni armia. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im antimilitaristischen Podcast im Mai beginnen wir mit einer Ausbildungsmission der EU in Mosambik, der EUTM Mosambik. Danach kommen wir zum BND und abschließend schauen wir zur KSK, also zu den Spezialkräftekommando der Bundeswehr und der Forderung, dass dieses aufgelöst wird. In unserem ersten Interview mit Jürgen geht es um EUTM Mosambik. Also um eine Ausbildungsmission der EU und was da genau der Grund ist dafür, dass die EU an Mosambik sehr interessiert ist. Du hast Anfang April eine IMI-Analyse veröffentlicht zu Mosambik. Welchen Anlass gibt es da als Antimilitarist, Mosambik genauer zu betrachten? Ja, der unmittelbare Anlass war, dass ich über Meldungen gestolpert bin, dass die Europäische Union in Mosambik eine sogenannte Trainingsmission, eine militärische Trainingsmission planen würde. Auf Grundlage dieser oder durch diese Meldungen habe ich dann mal versucht, irgendwie mir ein bisschen die Lage anzugucken in dem Land. Und dann ist es unvermeidlich, dass man sehr, sehr schnell auf relativ große Gasprojekte in Mosambik selber stößt. Das Land selber wird vermutet, das hat die größten Gasvorkommen in Afrika. Geistern so Zahlen wie 4,2 Milliarden Kubikmeter durch die Gegend. Wenn man es in Fuß nimmt, sind es 150 Kubikfuß. Die Hauptakteure in Mosambik sind ExxonMobil, USA, aber eben auch die französische Total. Und Total hat die Konzessionsrechte sich verschafft durch einen Einstieg in ein Konsortium, das von ihr geführt wird, über 65 Kubikfuß, also rund 40-45% der gesamten geschätzten Gasvorkommen in Mosambik. 2019 wurde dann entschieden, dass dieses Konsortium unter Totalführung bis 2024 dann doch den nicht unwesentlichen Betrag von 20 Milliarden Dollar in Mosambik investieren will. Zum Vergleich, Mosambik selber hat ein Bruttoinlandsprodukt von 15 Milliarden, also das sind schon enorme Summen. Und der Wert der gesamten Gasvorkommen in Mosambik selber wird geschätzt auf bis zu 120 Milliarden Dollar. Also wirklich relevante Summen, würde ich es mal nennen. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Der Löwenanteil der Gasvorkommen, die in sogenannten Area 1, wo Total agiert, und Area 4, wo ExxonMobil agiert, liegt in der Provinz Cabo Delgado. Und Cabo Delgado ist Schwerpunkt von Auseinandersetzungen von Rebellengruppen etwa seit 2014 gegen die Regierung. Die Angriffe haben dann ein Ausmaß angenommen in jüngster Zeit, dass im Januar 2021 Total erstmal erklärte, dass die weiteren Arbeiten bei der Exploration der Gasfelder suspendiert werden. Eigentlich wollte Total am 24. März die Tätigkeiten wieder aufnehmen. Durch neuerliche Angriffe von Rebellengruppen musste das aber suspendiert werden. Und da ist es dann schon in Anführungszeichen interessant, dass in unmittelbarer zeitlicher Nähe sozusagen zu dieser Suspendierung der Wiederaufnahme der Explorationstätigkeiten dann plötzlich diese Meldungen auftauchen, dass es einen EU-Einsatz dort geben soll. Bislang letzter Schritt war am 28. April, wo Total ankündigte, unter Berufung auf höhere Gewalt vorläufig ganz rauszuziehen aus Mosambik. Das gibt ihnen die Möglichkeit, geschlossene Verträge auch erstmal auszusetzen. Diese Gasvorkommen, die du schon erwähnt hattest, die sind vor allem im Norden von Mosambik. Genau, und aus meiner Sicht Man weiß es natürlich nicht genau, aber ich vermute doch sehr stark, dass jetzt die Überlegung, eben Regierungstruppen mit EU-Militär auszubilden, um den Kampf gegen die Rebellen erfolgreich in Anführungszeichen zu gestalten, dass das wirklich sehr, sehr stark motiviert ist davon, dass eben die Explorationstätigkeiten gerade im Augenblick nicht weitergehen können. Zumindest hat im Februar diesen Jahres der EU-Botschafter in Mosambik auch ziemlich klar eigentlich zu Protokoll gegeben, dass die Firmen schlicht und ergreifend unter den Bedingungen dieser Sicherheitslage im Augenblick eigentlich das Projekt nicht umsetzen könnten, dass es zwingend notwendig wäre, für Sicherheit zu sorgen etc. pp. Und dass die EU eben sich überlegen müsse, da eine Unterstützung zu leisten. Die USA jedenfalls haben schon Spezialeinheiten entsandt mit dem März 2021. Wie gesagt, ExxonMobil ist der zweite wichtige westliche Akteur im Gasgeschäft in Mosambik. Ende März hat Portugal als ehemalige Kolonialmacht schon eine kleine Vorhut nach Mosambik entsendet und eben Anfang April gab es dann diese Meldung, dass ein sogenannter Ertüchtigungseinsatz, also ein Einsatz zur Ausbildung malischer Regierungstruppen, derzeit angebahnt werde. Das geht alles eigentlich auf Informationen von Brüssel 2 zurück. Das ist eines der bestvernetztesten Internetportale, was ja, europäische Rüstungsfragen anbelangt. Leitung dieses EU-Einsatzes heute Mosambik, würde er dann heißen, soll das EU-Hauptquartier. Das befehligt auch schon die anderen EU-Trainingsmissionen in Mali, Somalia und in der Zentralafrikanischen Republik. Umfang soll erstmal noch relativ klein sein, 120 bis 150 Soldatinnen, aber es geht ja nicht darum, eben selber zu kämpfen, sondern auszubilden. Treibende Kräfte sollen eben Portugal als ehemalige Kolonialmacht sein, das ist ja nicht ungewöhnlich, aber eben auch Frankreich. Und im Falle von Frankreich ist es dann schon auch augenfällig, die Verbindung zu Total. Und finanziert werden soll dieser ganze Einsatz dann über ein neues Instrument, die sogenannte, im Wortsinne verdrehte Europäische Friedensfazilität. Die ehemalige Kolonialmacht und Frankreich wollen die Militärs in Mosambik ertüchtigen. Und dieses Instrument wurde in Somalia, Mali und ich glaube teilweise auch in Afghanistan, wenn ich richtig bin, eingesetzt. Genau, in Afghanistan war allerdings die militärische Ausbildung Sache der NATO. Da hat die Europäische Union nur in Anführungszeichen die Polizei ausgebildet, aber faktisch Paramilitärs. In den anderen Ländern, die du genannt hast, sind es tatsächlich europäische Militärtrainingsmissionen. Das Ganze wird jetzt versucht, ganz stark auf eine Erzählung zu reduzieren, dass die Auseinandersetzungen in Mosambik, gerade in Cabo Delgado, durch dschihadistische Kräfte, und zwar Kräfte, die sozusagen einem globalen Dschihadismus angehören würden, gegen eine überforderte Regierung, die aber an sich ganz, ganz okay sei, geführt werden. Das ist eben ein Versuch, das in einen, sagen wir mal, verkaufbaren Kontext, so werde ich das zumindest, zu rücken. Ich bin jetzt weit davon entfernt, über die innenpolitischen Verhältnisse in Mosambik allzu viel zu wissen, das muss ich auch zugeben. Habe versucht, aber ein bisschen Literatur gegenzulesen und da ist es eigentlich ein relativer Konsens, dass sich zwar die Bevölkerung, die Rebellengruppen, die dort agieren, unter dem Begriff Al-Shabaab bezeichnet, also gleiche Bezeichnung wie die islamistischen Milizen in Somalia, dass die aber eigentlich keine Verbindungen haben und dass es sich im Wesentlichen eigentlich um lokale Gruppierungen ganz stark gespeist aus perspektivlosen Jugendlichen handelt, die sozusagen Rekrutierungsbemühungen dann weiter befeuert werden, weil es zum Beispiel bei den Konzessionsvergaben zu Vertreibungen kam, weil aber insgesamt eigentlich die Region von den erwarteten Profiten jetzt und wohl auch in Zukunft so gut wie nichts bekommen wird. Da ist dann eben auch von Korruption in die Hände von Regierungsakteuren die Rede etc. etc. Und das eben vor einem Hintergrund von einer wirklich dramatischen Armut. In Mosambik leben 60% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Gekoppelt noch mit einem sehr willkürlichen und brutalen Vorgehen der staatlichen sogenannten Sicherheitskräfte. Das gibt also so einen toxischen Cocktail, der tatsächlich da natürlich auch den bewaffneten Widerstand oder Aufstand, wie man es nennen möchte, befeuert. Und in dieser Situation will jetzt diese EU-Trainingsmission, schreibt sich da zwar auf die Fahnen, dass es explizit darum gehe, die Regierungstruppen auch in Menschenrechtsfragen, in Fragen des humanitären Völkerrechts etc. zu schulen. Wenn man sich aber die anderen Trainingsmissionen, insbesondere heute Mali, anschaut, dann steht das dort auch auf dem Papier und in der Praxis bildet dort und stattet das auch mit Material aus, die Europäische Union, Regierungstruppen, die zum Teil für wirklich schwere Menschenrechtsverletzungen zuständig sind und verantwortlich sind. Also letzte UN-Bericht für Mali ist verheerend, was Menschenrechtsverletzungen durch die Soldatinnen und Soldaten der malischen Regierung anbelangt. Insgesamt halte ich das für eine zwar typische, aber eben auch in jedem einzelnen Land ziemlich fatale Strategie. Es gibt einen Konflikt, wo es alles andere als eindeutig ist, dass es einen guten und einen bösen Akteur gibt. Die Europäische Union schlägt sich aber hier vollkommen einseitig auf die eine Seite des Bürgerkriegs, nämlich die Regierung, und bewaffnet diese und feuert aber letztendlich so einen Bürgerkrieg damit meines Erachtens eher noch an, dass sie irgendwas zu einer Lösung beiträgt. In Mosambik ist dieses Jahr nicht der erste Bürgerkrieg, sondern es gab ja während des Ost-West-Konfliktes bereits einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg. Siehst du da Verbindungen oder lassen sich da Verbindungen ziehen? Ich bin kein Experte über die Geschichte auch Mosambiks. Es gibt eine lange Geschichte des Bürgerkriegs. Der wird aber zumindest, wie gesagt, ich kann mich da nur auf die Sekundärliteratur, die ich gesichtet habe, beziehen, der wird als unabhängig nochmal von den Gruppierungen, die jetzt sozusagen in der Gasprovinz kämpfen, gesehen. Also es sind sozusagen tatsächlich zwei unterschiedliche Paar Stiefel, gehen zumindest die meisten Beobachterinnen und Beobachter davon aus. Da bleibt mir als, sagen wir mal, externer Beobachter auch nicht viel übrig, als mich auf diese Quellen zu verlassen. Scheint auch eher so zu sein, dass in diesen zweiten Bürgerkriegsformen, die eigentlich eher ein bisschen zur Ruhe gekommen war in den letzten Jahren, während eben gerade in dieser Gasprovinz die Situation recht dramatisch eskaliert war. Du hattest davon gesprochen, es gibt dort Dschihadisten, die als international dargestellt werden, um den EU-Einsatz, der sich jetzt anbahnt, zu legitimieren. Gibt es da eigentlich schon einen Zeitplan, beziehungsweise beschränkt sich das nur auf EUTM, also einen militärischen Ausbildungseinsatz, oder ist noch mehr zu fürchten? Diese Trainingsmissionen sind tatsächlich eigentlich immer mit einem nicht exekutiven Mandat ausgestattet. Das heißt, Gewalt darf von den EU-Truppen dann nur zur sogenannten Selbstverteidigung angewendet werden. Das ist aber für sich schon ein zweischneidiges Schwert, weil es ein bisschen davon abhängt, wie die Trainingsmaßnahmen aussehen. Jetzt hat man zum Beispiel ja heute Mali dergestalt auch erweitert, dass bis hinunter auf die taktische Ebene eigentlich im Feld begleitet werden soll. Das heißt, dass europäische Soldaten mit malischen Soldaten in Kämpfe gehen und dann wird natürlich eine Situation der Selbstverteidigung relativ schnell eintreten, wenn man als Soldat sozusagen mitten auf ein Gefechtsfeld geht. Da wird sozusagen der Begriff des nicht exekutiven Mandats auch unglaublich strapaziert. Und das Zweite ist, dass jetzt zum Beispiel für Mali eben auch schon darüber nachgedacht wird, einen EUFOR-Einsatz mit exekutivem Mandat aufzulegen. Das ist gerade noch in der Anbahnung und Diskussion. Also sagen wir mal, so eine Trainingsmission ist natürlich zumindest ein potenzieller Einstieg in eine größere militärische Aktivität. Und finanziert werden diese Einsätze eben interessanterweise in Anführungszeichen über dieses neue Instrument der Europäischen Friedensfazilität. Was ist das genau für ein Instrument? Die wurde ins Leben gerufen, weil der EU-Vertrag es verbietet eigentlich, dass man Militäreinsätze der Europäischen Union, geschweige denn Waffenlieferungen an Drittstaaten, aus dem EU-Haushalt bezahlen darf. Das möchte man sozusagen aber eigentlich machen im Rahmen von EU-Einsätzen, gerade auch Waffenlieferungen. Und deswegen hat man sich ausgedacht, eben dieses Instrument namens EU-Friedensfazilität. Die wurde am 22. März vom EU-Parlament leider mehrheitlich dann schlussendlich bestätigt. Die eine Option, die diese Friedensfazilität eröffnet, ist eben EU-Militäreinsätze direkt zu finanzieren. Und die zweite ist eben, dass nun Waffenlieferungen an befreundete Akteure, in der Regel Regierungen in Drittstaaten, über diese Friedensfazilität direkt bezahlt werden kann. Die EFF, wie sie abgekürzt heißt, die wurde zwar im Juni 2018 schon das erste Mal vorgeschlagen, es gab aber relativ lange Debatten, unter anderem eben darum, ob über diesen neuen Topf auch sogenanntes tödliches Gerät geliefert werden kann. Im Ratsbeschluss heißt es jetzt Ausrüstung oder militärische Plattformen, die dazu konzipiert sind, tödliche Gewalt anzuwenden. Also wirklich das ganz üble Militärgerät und das dann mit EU-Geldern. Das hat man aber dann auch irgendwie schlussendlich einer Lösung zugeführt. Also faktisch kann jetzt eigentlich alles an Militärgerät über diese Friedensfazilität geliefert werden. Dann stellt sich die Frage, ja, wie ist das dann mit Rüstungsexportrichtlinien? Die gibt es ja eigentlich auf europäischer Ebene und die Waffenlieferungen werden da auch an den sogenannten gemeinsamen Standpunkt für Waffenexporte gebunden. Das ist aber ein ziemlich schlechter Witz, weil der klingt zwar ganz gut, dieser gemeinsame Standpunkt gegen Waffenexporte auf der EU-Ebene, aber wenn es zum Beispiel heißt, es dürfen keine Waffen an Länder geschickt werden, die die Menschenrechte verletzen, dann obliegt die Auslegung, ob ein Staat die Menschenrechte verletzt, dann jeweils dem liefernden Staat. Also das ist halt dann natürlich dann eben so, dass es dann weginterpretiert wird. Dann wäre es eigentlich natürlich sinnvoll, wenn das Europäische Parlament wenigstens so eine rudimentäre oder Minimalkontrolle ausüben könnte. Das geht aber auch nicht, weil man hat dieses Ding, weil es eigentlich ja nicht erlaubt ist, aus dem EU-Haushalt Waffenlieferungen zu bezahlen, hat man als sogenanntes haushaltsexternes Budget eingesetzt. Also ein nicht der EU angehöriges Finanzinstrument, das EU-Maßnahmen finanziert. Völlig irre, aber mit dem für die Militaristen angenehmen Nebeneffekt, dass das Europäische Parlament hier auch keine Kontrolle ausüben kann. Und schlussendlich sollen dafür jetzt insgesamt für diese Friedensfazilität zwischen 2021 und 2027 5,7 Milliarden zur Verfügung stehen. Rund 70% davon sollen in die Unterstützung von Drittstaaten gehen. Geld übrigens, das im deutschen Fall auch nicht aus dem Verteidigungshaushalt dann kommt, sondern aus dem allgemeinen Haushalt, was so ein letzter bitterer Beigeschmack hinter diesem ganzen üblen Konstrukt dann ist. Und über dieses Ganze wird dann also eine mosambikanischen Regierungstruppen, die immer wieder ja auch Menschenrechtsverletzungen begangen haben und wahrscheinlich auch begehen, ausbilden und mit Militärgerät ausrüsten. Nicht ganz. Also das nicht exekutive EU-Einsätze, wie heute Mosambik es wäre erstmal, können tatsächlich aus dem EU-Haushalt bezahlt werden. Da würde die Friedensfazilität nicht greifen. Aber sie würde greifen für den Fall, dass Waffen geliefert werden an die mosambikanischen Regierungstruppen. Und das scheint ganz offensichtlich geplant zu sein. Was genau war bis jetzt noch nicht in Erfahrung zu bringen. Und diese Waffenlieferungen, die können dann eben finanziert werden über diese europäische Friedensfazilität. So scheint mir zumindest im Augenblick die Architektur zu sein, die in diesem Fall dann zur Anwendung kommen soll. Von Eutem Mosambik kommen wir zum BND und den Machenschaften des BNDs, dem neuen Gebäude und Untersuchungsausschüssen zum BND. Hat eine Informationsstelle Militarisierungsstudie zum BND geschrieben und hierzu jetzt ein Interview. Weshalb war für dich der BND interessant? Der BND war für mich insofern interessant, dass ich nicht wirklich wusste, was der macht oder welche Funktion der auch erfüllt. Ich habe in Berlin eben das Gebäude gesehen, als ich da mal war und dann schon verstanden, dass der zu den Bundesministerien gehört. Dann gab es auch ab und zu Verfassungsgerichtsurteile, wo der BND involviert war, aber ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, welche Funktion der hat und wofür der da ist.

ans Licht kommen, aber man kann nicht davon ausgehen, dass sich das in irgendeiner Form geändert hat. Es gibt auch bei Wikipedia nochmal so einen Eintrag zu den Geheimdienstaffären. Da sieht man, dass sich das eigentlich so vorzieht und dass das ein Agieren ist, was Teil des BND ist und wo man keinen Anlass hat, davon auszugehen, dass sich das in irgendeiner Form ändern sollte oder geändert hat. Du springst dann im Endeffekt zum Umzug nach Berlin in deinem Artikel. Aber das kommt erst nach der nächsten Musik. Teil des Interviews mit Nina geht es einerseits um das BND-Gebäude und andererseits um Untersuchungsausschüsse wegen BND-Einsätzen im Ausland, also im Irak und in Afghanistan. Aber erstmal zum Gebäude des BND in Berlin. Mir auch in Berlin aufgefallen ist, dass das sehr groß ist, auch sehr, also genau konträr zu dem, für das steht, was eigentlich der BND, wie er agiert. Er versucht ja immer möglichst unauffällig zu agieren und man findet auch tatsächlich nicht so leicht so viele Informationen. Und jetzt präsentiert er sich da ganz offen, auch in der Nähe des Regierungsviertels oder am Rande und ist riesig. Ja, und das fand ich schon sehr irritierend, also vor allem dann nach dieser Recherche. Als ich mich dann damit beschäftigt habe, fand ich es auch echt krass, wie teuer der Umzug war. Wobei man auch sagen muss, wie teuer er wirklich war, kann man auch nicht rausfinden, weil steht der BND sozusagen drüber. Das muss einfach der Steuerzahler oder das wird einfach von Steuern dann gezahlt, egal wie teuer das ist. Und wie teuer das ist, erfährt dann niemand, weil das würde ja den BND gefährden. Da könnte man ja Rückschlüsse ziehen auf die Personalentwicklung und die Fähigkeit. Und ansonsten ist es einfach ein bisschen spannend, dass sie sich jetzt so groß präsentieren im Regierungsviertel, aber ja eigentlich ein Nachrichtendienst sind, der eigentlich davon lebt, dass er nicht so erkannt wird. Das ist viermal so groß wie das Bundeskanzleramt. Das ist schon echt richtig groß. Du betrachtest dann noch die Verbindungen zur Bundeswehr. Sind die größer als zu anderen Organisationen? Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja der zivile und militärische Nachrichtendienst für Deutschland. Das ist auf jeden Fall enger. Das genau sieht man dann auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass sie immer wieder auch bei Auslandseinsätzen dabei sind. Es gibt auch tatsächlich so ein Amt für Militärkunde, was ich noch gefunden habe. Das wurde enttarnt 2014. Da genau gab es so einige Gebäude, die als inoffizielle Behörde des BND enttarnt wurden und dann wurde auch gesagt, die müssen aufgelöst werden, weil sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen konnten, weil es sollte ja alles als Tarnbehörde nur stattfinden. Bei diesem Amt für Militärkunde bin ich mir nicht ganz sicher, wie das jetzt ist, weil tatsächlich im Haushaltsgesetz vom Bundestag 2019 wird das noch erwähnt. Und auch ist auch noch im Zentrum für Militärgeschichte als aktuelle Kaserne noch verzeichnet. Aber genau, das weiß ich jetzt nicht genau, was da irgendwie, wie das irgendwie ist. Ansonsten, wenn man so ein bisschen in der Vergangenheit zurückguckt, sieht man zwei Auslandseinsätze, wo der BND beteiligt war. Einmal der Irakkrieg 2006, also wo ja Deutschland eigentlich gar nicht beteiligt war. und der Luftschlag in Kunduz 2009. Bei dem Luftschlag in Kunduz ist es vielleicht, was noch ein bisschen mehr in Erinnerung ist, beziehungsweise gab es da jetzt auch dieses und letztes Jahr auch Klagen von den Opfern. Das war eben so, dass es da im September 2009 ein Bombardement gab und da kamen rund 100 afghanische Zivilistinnen ums Leben. Das hat dann schon auch in Deutschland für viel Aufsehen erregt und da haben jetzt eben auch die Familienmitglieder zum Teil geklagt, dass sie eben auch höhere Entschädigungszahlen wollen. Das wurde von den Gerichten jeweils abgelehnt. Ja, was auch ziemlich bitter ist, weil diese Entschädigungszahlung ersetzt natürlich keinen Menschen, aber die waren auch sehr viel niedriger, als die Bundeswehr das in anderen Fällen gemacht hat, weil sie das irgendwie geschafft haben, sich da aus der Verantwortung rauszuziehen. Ich würde noch ganz kurz sagen, wie der BND da beteiligt war, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Das ist ja dieser Oberst Klein, der da in Kunduz ganz stark als Figur da steht, wo das aber auch keinerlei irgendwie Konsequenzen für ihn hatte, wo er wurde befördert dann. Und es gab danach einen sehr großen Untersuchungsausschuss und es war eigentlich schon davon auszugehen, dass der BND da beteiligt war. Es war in einem Gebäude, das eben auch von einer Gruppe genutzt wurde, wo Leute vom BND dabei waren. Es war in der Nacht ein BND-Mitarbeiter in der Taskforce 47, wo eben das geplant wurde. Und also er hat dann auch im Untersuchungsausschuss gesagt, er war da, aber quasi im Nebenraum, wenn man das so beschreiben will. Und es war einfach schon räumlich nicht möglich, dass man da nichts wusste. Man hat da irgendwie eng zusammengearbeitet und es gab am Anfang auch von Klein eine Aussage, die eben eine Beteiligung nahegelegt hat. Die wurde dann aber widerrufen und deswegen ist jetzt so die offizielle Version, dass man es halt nicht weiß. Das ist so das Ergebnis vom Untersuchungsausschuss. Es kommt auch auf die Parteien an, wie die das dann einschätzen. Also die Linke ist davon schon überzeugt, dass der BND da irgendwie beteiligt war, aber man hat halt nur diese Zeugenaussagen und die wurden dann zum Teil widerrufen und mehr kann man halt auch nicht rausfinden. Genau, und beim IRG war es ein bisschen anders. Das war 2006 und da genau war es ja eigentlich so, da waren ja Schröder und also Rot-Grün an der Regierung und haben gesagt, wir beteiligen uns nicht am Irakkrieg, haben aber zum Teil dann trotzdem auch Überflugsrechte gewährt und sich auch nicht so ganz rausgehalten wie andere. Also wenn ich sagen würde, man hält sich da raus, würde ich das, glaube ich, ein bisschen konsequenter machen, als Rot-Grün es gemacht hat. Und der BND war aber da, also das war ja nicht die Bundeswehr, sondern BND war da eben schon vor Ort. Und haben dann halt Informationen, die sie gesammelt haben, an die Vereinigten Staaten, an die US-Streitkräfte weitergegeben zum Thema Bombenziele und da mit dafür gesorgt, dass Bombardements stattgefunden haben und die haben auch zum Teil Zivilistinnen dann getroffen. Also eigentlich genau das, wo man immer sagt, will man vermeiden, hat man da nicht vermieden und das wurde dann auch recherchiert von der Süddeutschen Zeitung und auch einigen anderen Zeitungen und dann auch im Untersuchungsausschuss behandelt, hat aber auch nie zu irgendwelchen Konsequenzen geführt. Du hast da relativ detailliert einzelne Sachen beschrieben und eine, da geht es um große Autos im Endeffekt im Irak. Genau, also es waren zwei deutsche Agenten des BND dann in Bagdad stationiert und sollten eventuelle Bombardierungsziele observieren. Da ging es darum Saddam Hussein damals. Und genau, sie hatten dann vor einem Gebäude Luxusfahrzeuge als Beweis gewertet für die Anwesenheit von Hussein. Und daraufhin kam es zur Bombardierung dort und ja, zur Zerstörung von zwei Häuserblocks, mindestens 12 Zivilistinnen. Ja, Hussein war nicht dabei. Genau, das war so das Fazit dieser Bombardierung dieser Observation. Also 12 Tote. Mindestens und auch 2 kaputte Häuserblocks. In Kunduz waren es ja mindestens 100. Du hast dann so ein Fazit gezogen im Endeffekt von deinem Artikel. Wie würdest du das so umschreiben? Ich war sehr deprimiert auf eine Art, weil es ist eigentlich nicht möglich, dass der BND so, ich habe es als demokratische Einhegung beschrieben. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Fälle, wo die Gesetze, dass die Verfassung der Bundesrepublik wissentlich ignoriert oder übertreten wird. Die Untersuchungsausschüsse und Klagen funktionieren nur sehr bedingt und das ist auch sehr deprimierend, dass auch dieses Instrument dann nicht mehr wirkt und auch die Opfer, die auch tatsächlich, also wo man wirklich das Gefühl hat, das interessiert auch keinen, der BND kann einfach so arbeiten, wie er will und ja, Menschenleben gehen dabei halt dann drauf oder nicht, das fand ich schon sehr deprimierend. Was man auch sagen muss, es ist ja auch so, dass auch was so V-Leute zum Beispiel angeht, die dann immer geschützt werden müssen anscheinend, da ist der BND ja auch vollkommen frei und entzieht sich da auch einer parlamentarischen Kontrolle. Also es wird zwar gesagt, dass es da eine gibt, aber das sind eine Handvoll von Menschen und die dann auch wahrscheinlich eher dem BND positiv gegenüberstehen. Und das ist nicht das, was ich als parlamentarische Kontrolle mir vorstellen würde. Ja. Also, dass sich diese unkontrollierte Möglichkeit der Rechtsbrüche des BNDs fortsetzt, ist dein Gefühl? Ich habe nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, okay, ja, genau, da kann man den BND irgendwie fassen oder da kann man davon wirklich ausgehen, dass er sich jetzt an die Verfassung hält. Also für mich gibt es keinen Anlass, davon auszugehen. Wobei ich sagen würde, ist es eher die Definition von einem Nachrichtendienst, dass man halt, oder die Einschätzung, dass um halt eine wehrhafte Demokratie zu haben, der quasi alles machen darf. Also ich glaube, das ist halt die Vorstellung, die man hat. Und dann ergibt sich daraus halt das eine und das andere. Hat halt sehr große Folgen, so eine Einschätzung zu haben. Und auch viele Opfer. Also im Endeffekt, wir haben etwas, was sich nicht an die Demokratie halten soll, wie den BND oder muss. Ja. Und das soll dann die Demokratie schützen. Genau, ja, genau. Und ich glaube, das müsste man halt nochmal grundsätzlich auch hinterfragt werden oder auch sich damit auseinandergesetzt werden, was das eigentlich heißt, so eine Idee zu haben, ja, einer wehrhaften Demokratie. Das wäre so mein Fazit. Vom BND kommen wir gleich zu den KSK, also den Kommando-Spezialkräften der Bundeswehr. Jetzt zu unserem letzten Interview und zwar zu den Kommando-Spezialkräften der Bundeswehr. Hallo Michi, du machst mit bei der Deutschen Friedensgesellschaft. Wir wollen über eine Aktion sprechen. Ja, genau. An der du beteiligt warst. Ja, genau. Ja, ich bin da sogar politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Gegner und aber auch IMI-Beirat und oft in Berlin für Aktion. Genau. Wir wollen über eine Aktion in Berlin sprechen, die jetzt am, ich glaube, 12. April stattgefunden hat. Was war denn dafür der Anlass? Am 12. April gab es eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages aufgrund der ganzen Vorfälle, der ganzen Skandale, muss man ja sagen, die immer wieder bei den Kommando-Spezialkräften dieser Bundeswehr-Elite-Einheit aus Calw stattfinden und ja immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Jagt ja ein Skandal nach den nächsten. Und wir haben diesen Termin, diese Sondersitzung dann zum Anlass genommen, das Ganze halt mit einer kritischen Aktion zu begleiten. Und die habt ihr vorm Reichstag gemacht? Da auf der Wiese vor dem Bundestagsgebäude. Das heißt, wir haben uns dann ja da aufgebaut. Wir versuchen halt immer möglichst bildstarke Aktionen zu machen. Da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, jetzt die ja, Passantinnen und Passanten zu erreichen, weil ja, gerade ist auch wenig los davor vor dem Bundestagsgebäude, Corona-bedingt, sondern wir laden dazu dann immer die Presse ein, vor allen Dingen natürlich dann Fotografinnen und Fotografen, aber auch natürlich so Kamerateams und so, und versuchen ihnen dann Bilder zu liefern zu aktuellen Anlässen mit natürlich dann unserer kritischen Botschaft. In dem Fall war das zum Beispiel so, dass wir 3 Soldaten hatten in voller Montur, also sah schon martialisch aus, also tatsächlich dann 3 Leute von uns haben sich dann da in so Tarnklamotten geworfen und der eine hatte dann noch einen Schweinekopf in der Hand, also das war so eine Latexmaske, aber sollte eben darauf anspielen, dass es bei den KSK ja Vorfälle gab, wo es so Schweinekopf-Weitwurf auf so einer Party gab. Eklige Geschichte. Dann der 2. Soldat, der hatte so Munition, das war dann so auf so einem Karnevalsversand, so Munitionsgürtel in der Hand und so Munitionskisten. Und der 3. Soldat hatte so eine Reichskriegsflagge in der Hand, also alles ziemlich eklig, aber sollte dann halt so diese letzten Skandale der Bundeswehr halt symbolisieren, weil beim KSK ist eben auch Munition ja geklaut worden und es gab da immer wieder rechtsextreme Vorfälle. Und die haben wir dann da aufgebaut, diese 3 Leute, und haben sich die Fotografinnen und Fotografen gefreut, dass sie da mal so auch kritisches Bildmaterial hatten zu diesem Thema. Und daneben, das war dann so das 2. Motiv, hatten wir halt auch noch Leute, die ein Transparent gehalten haben, KSK auflösen, stand dann da drauf. Vielleicht auch noch ein bisschen, was im Bundestag da eigentlich bei dieser Sondersitzung besprochen wurde. Ja, DFGVK oder ja, speziell ich habe das mitgekriegt, auch dass da diese Sondersitzung ist, und habe das dann angestoßen, weil ich ja natürlich auch gerade auch von der IMI natürlich auch ein paar Leute kenne, die da sehr daran interessiert sind an dem Thema, und habe das mal ja gefragt, ob die Leute nicht Lust hätten auf eine Aktion, und insgesamt waren wir dann vielleicht so 10 Leute bei der Aktion plus dann halt so 10 vielleicht Fotografinnen und Fotografen oder Presseleute eben. Natürlich auch alles angemeldet und so, was übrigens, by the way, kein Problem ist, momentan was anzumelden da vom Bundestag in Berlin für so eine Fotoaktion, selbst mit so martialischem Auftreten. Wir hatten das auch ein bisschen davor gemacht, das heißt um 12 Uhr war unsere Aktion, um 14 Uhr hat dann diese Sitzung, diese Sondersitzung des Verteidigungsausschusses begonnen, hatten das natürlich dann noch mit einer Pressemitteilung begleitet, haben natürlich dann auch Social-Media-Arbeit gemacht. Natürlich immer so ein bisschen mit der Hoffnung, vielleicht kriegen die das ja auch dann da drin im Bundestag, im Verteidigungsausschuss mit, dass da das Thema draußen ein Thema ist und wichtig ist und behandelt wird. Und man, der Verteidigungsausschuss selber, der war, natürlich hat man es fast erwartet, aber jetzt natürlich nicht so erfolgreich. Also wir haben natürlich gefordert, KSK auflösen, weil seit es diese Einheit gibt, seit 1996, reiht sich da ja ein Skandal nach dem nächsten. Und jetzt da in der Sondersitzung war es schon eher so, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, also die Verteidigungsministerin, natürlich irgendwie das versucht hat, klein zu reden, hat versucht auch sich so ein bisschen außer Schusslinie zu ziehen, weil ja da auch schon der Vorwurf im Raum steht und auch sehr berechtigt ist, dass sie halt auch das KSK überhaupt nicht unter Kontrolle hat und ja eh da sozusagen sehr, sehr schwach ist und auch wohl gar nicht alle Informationen zugänglich bekommen hat. Also von daher, es wird weiter Thema sein. Wir hoffen natürlich dann jetzt immer auch, dass in den Medienberichten, die es dazu gibt, hoffentlich dann auch unsere kritischen Bilder, die wir da geschaffen haben, dann auch genutzt werden. Es gab insgesamt schon ziemlich viele Medienberichte über die Sitzung. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich allerdings von dem Echo auf unsere Aktion oder wo dann die Bilder verwendet wurden, doch sehr enttäuscht wurde, weil das ja leider nicht so genutzt wurde, wie ich es mir natürlich erhofft hatte. Das heißt, es waren zwar schon die Fotografinnen und Fotografen da von dpa, von AFP, also von wirklich großen Agenturen, die da auch wie viel fotografiert haben. Allerdings, dann ist ja so der 2. Schritt, dass auch die Medien dann diese Fotos nutzen, und das war leider sehr wenig der Fall. Also ich habe die Bilder leider selber sehr wenig in der Presse gesehen. Habe jetzt natürlich noch die Hoffnung, okay, das ist ja jetzt in deren Archiven. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Zeitung einen Artikel, ein Magazin einen Artikel rausbringt zum Thema KSK, gucken sie hoffentlich bei dpa, was haben sie da für aktuelle Fotos, und sehen das hoffentlich und nehmen das. Es war jetzt sehr eben auch in dieser Sitzung auf Annegret Kramp-Karrenbauer fokussiert, weswegen halt sie da oft als ja, Fotomotiv dann zur Bebildung der Artikel genutzt wurde. Hat schon mal, sage ich mal, besser geklappt. Die Berichte über diese Sitzung, wie würdest du die einschätzen? Viel Kritik gab es ja durchaus nicht nur von Antimilitaristinnen an der KSK und auch an dieser Politik zu versuchen, alles kleinzureden, etc. vom Verteidigungs-, also Kriegsministerium. Wie würdet ihr das einschätzen? Was ich so gesehen habe, wurde schon relativ viel berichtet. Die Kritik und der Skandal könnte noch größer sein, wäre so meine Einschätzung. Natürlich versucht das Verteidigungsministerium alles, um das Ganze so runterzudampfen irgendwie und damit es halt möglichst wenig Thema ist. Und allein da müssen wir natürlich gegenhalten und es halt zum Thema machen, weil das KSK ist ja tatsächlich nicht tragbar. Was ich schon spannend finde, ist, genau wie du auch sagtest, dass es jetzt nicht nur auch Kritik, sag ich mal, von so antimilitaristischer oder friedensbewegter Seite gibt, sondern ja auch selbst die FDP hat da Kritik. Ich habe selbst auch mal von NDR einen Beitrag gehört, einen Kommentar, wo ein NDR-Journalist sagte, das geht halt nicht mehr. Da gibt es so viele Skandale im KSK, das ist nicht mehr tragbar, das ist auch nicht reformierbar, sondern muss aufgelöst werden. Also ich habe das Gefühl, so in Fachkreisen ist es schon klar, was gemacht werden müsste, ja, harte Konsequenzen zu ziehen. In den Medien kommt das nicht so ganz so rüber, dass das fast der einzige Ausweg ist, um da wieder Ordnung in den Laden zu bringen, ist halt ihn aufzulösen. Also da würde ich mir natürlich schon deutlichere Kritik und eine deutlichere Verbreitung der Kritik über die Medien wünschen. Was ich so auch natürlich dann von so Leuten wie Tobias Flüger eben, der ja auch bei Emmy ist, natürlich ist da schon die Kritik deutlich und er versucht das ja auch zum Beispiel immer dann auch über soziale Medien nach außen zu tragen, wenn schon die Medien das nicht groß genug machen, diese Äußerung und diese Meinung. Aber es ist halt schon, ja, es ist immer schwierig mit, sag ich mal, unseren militärkritischen Meinungen in die Öffentlichkeit zu geraten. Ich habe aber das Gefühl, dass auch gerade bei dem Punkt, was jetzt auch diese Forderung KSK auflösen angeht, ist vielleicht sogar noch mal ein Stück schwieriger ist. Und wie schätzt ihr das ein, solche Kundgebungen? Hat das ein Stückchen weitergeholfen? Die kleine Aktion, die wir da jetzt hatten, wie schon gesagt, das hat jetzt meiner Meinung nach, oder war es eher enttäuschend, dass halt diese Fotos davon dann nicht so weiter verbreitet wurden und so. Es ist jetzt natürlich, wir haben es natürlich auch selber verbreitet über soziale Medien und so und noch ein kleines Video veröffentlicht und sowas. Das haben natürlich schon ein paar Leute gesehen, aber könnte auch größer sein. Das ist halt so ein bisschen auch die Sache, dass wir es da nicht so ganz in der Hand haben. Also wir hatten auch schon durchaus mal Aktionen gemacht zu anderen Themen, zum Beispiel auch damals, als noch Trump an der US-Regierung war, zu diesem ganzen atomaren und Atomwaffensäbelrasseln zwischen Trump und Putin. Da war das halt durchaus anders. Ja. Da war das dann irgendwie auf der Titelseite der Frankfurter Rundschau und sowas und ZDF hatte einen Beitrag und so weiter. Das kann man halt leider ja nicht richtig bestimmen, wann es halt richtig gut ankommt oder nicht. Wir versuchen es halt immer. Ne? Also ich meine, die Weichen waren eigentlich, denke ich, schon alle richtig gestellt. Es gab halt diesen aktuellen Anlass, dieser Sondersitzung. Die Aktion war spektakulär. Also muss man auch sagen, die Fotografen und Fotografinnen, die da waren, die haben auch schon gesagt, ja, also bildmäßig, super Aktion und so. Ja, und da scheiterte es jetzt halt daran, dass die Redaktionen diese Bilder dann leider nicht verwendet haben, weil halt das AKK stand sozusagen im Vordergrund. Ja, ich habe halt noch Hoffnung, dass sie genutzt werden und dann dadurch auch unsere Message halt auch in dieser Bildform noch weiter verbreitet wird, weil wir haben natürlich wirklich tatsächlich, also ja auch wir als antimilitaristische und Friedensbewegung natürlich das Problem, dass wir da auch über Vorfälle reden, wo wir auch halt kein Bildmaterial zu haben. Ja, also auch für unsere eigene Medienarbeit ist es schon ganz gut, merke ich zumindest immer, dass wir dann auch da ja, Bildmaterial haben. Wir haben jetzt bei der DFGVK viel auch mit Zeichnungen mal gearbeitet, weil wir so einen Zeichner haben, der das mal so Karikaturen zum Thema gemacht hat. Aber jetzt haben wir halt auch noch Fotos. Das heißt, wenn wir jetzt irgendein Flugblatt machen oder so zu dem Thema, können wir natürlich dann auch noch diese Fotos nehmen oder dann halt auch zu irgendwelchen Social-Media-Sachen, wenn wir da was veröffentlichen und diese Forderung stellen, KSK auflösen, wissen wir jetzt auch, welche Fotos wir auf jeden Fall verwenden können. Das war jetzt erstmal eine einmalige Sache. Nichtsdestotrotz ja auch Leute, die bei der IMI in Tübingen sitzen, die haben das Thema ja sehr auf dem Schirm. Ich meine, das KSK ist ja auch so ein bisschen der Gründungsmythos der IMI, dass die IMI dann ja quasi als Gegenmaßnahme gegründet wurde. Von daher, das KSK hat meines Wissens auch dieses Jahr noch eine Feier, wo sie sich selbst feiern wollen. Also auch das könnte natürlich zum Anlass genommen werden, da nochmal das Thema stärker anzugehen, weil ich denke schon, dass diese Forderung KSK auflösen schon eine sehr wichtige ist. Jetzt nicht nur wegen dem internen Mist, der da geschieht, sondern die KSK ist ja auch einfach das Symbol oder die Einheit für Auslandseinsätze der Bundeswehr, ja, und das ist natürlich auch sehr übel und das muss auf jeden Fall kritisiert werden. Von daher, es ist noch keine Kampagne. Ich denke aber, dass wir da in Zukunft bei der DFGVK zumindest das KSK stärker im Fokus haben werden und uns da zu öfters äußern werden und dazu vielleicht noch mehr machen werden. Thank you. Das war der antimilitaristische Podcast im Mai mit den Themen EUTM und Mosambik, BND und KSK.